Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine offene Themensendung und das bedeutet, dass ihr mich hier ganz einfach anrufen könnt, wenn ihr mit mir reden wollt. Über welches Thema auch immer. Was brennt euch auf den Nägeln? Über was würdet ihr gerne mal reden? Mit mir reden? Oder gibt es vielleicht sogar etwas, über das ihr noch nie geredet habt? Und ihr wollt gerne mal darüber mit jemandem reden, vielleicht mit mir. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und wenn ihr faxt, bitte schreibt auch eure Telefonnummer drauf, damit wir euch dann vielleicht zurückrufen können. Es geht los mit Damian. Bei Domian ist jetzt Damian, wie schön, 34 Jahre alt. Ich weiß, ist auch schön der Name, und zwar deshalb, weil immer wenn Leute mich fragen, ist es unheimlich leicht zu erklären, weil hier in Köln kennt jeder den Namen. Aber das hat jetzt nichts mit unserer Sendung zu tun. Nö, das hat nichts mit der Sendung zu tun. Also, weshalb ich gestern schon angerufen hatte, das war, weil ich also transsexuell bin. Das heißt also, an meiner Stimme hört man... Ich wollte gerade sagen, du klingst... Also Damian, genau, ist ein männlicher Vorname. Ist ein Jungname, genau. Und ich klinge nicht unbedingt wie ein Mann. Wie ein tiefer Bass klingst du gerade nicht. Ja gut, ich meine, jeder Mann hat einen tiefen Bass, also ja. Es gibt ja auch die Tenöre, ne? Also du bist transsexuell. Genau. Du lebst im Körper einer Frau. Ja. Ist das so? Genau. Und hast dann noch einen Geburtsnamen, einen weiblichen Geburtsnamen, den du wahrscheinlich nicht so gerne nennen möchtest. Ich habe die Erfahrung, wenn ich mich mit transsexuellen Menschen unterhalten habe, dass die das nicht so gerne sagen. Ist es bei dir anders? Ja gut, also es ist ein recht häufiger. Das heißt also, mich daran zu identifizieren, ist wahrscheinlich schwer, weil es gibt X, die Frau. Okay, also du möchtest Frau ihn sagen. Petra haben. Petra, okay. Ja. Und dann hast du dir diesen Namen Damian so für dich ausgesucht, weil du gerne, wenn du Mann wärst, oder vielleicht wirst du irgendwann mal ein Mann sein. Nein, ich bin schon Mann. Das heißt also, ich habe zwar nicht den Körper von einem Mann, aber ich bin trotzdem ein Mann. Mhm. Und den Namen hast du dir einfach so ausgesucht, weil er dir gefällt? Weil er mir gefällt. Ich habe Freunde, deren Sohn heißt so, und mit dem verbinde ich absolut nur positive Erfahrungen, und deshalb Damian. Mhm. 34 Jahre alt. Wie lange weißt du schon, dass du transsexuell bist, dass du im falschen Körper wohnst? Dass ich überhaupt im falschen Körper lebe, weiß ich schon längere Zeit, aber dass ich genau weiß, was es ist, also das Ganze benennen kann, das ist nicht so lange. Das Blöde ist ja, dass nicht so viel darüber bekannt ist. Nicht? Also mittlerweile, Gott sei Dank, ein bisschen mehr. Ne? Bisschen mehr in den letzten Jahren wurde viel darüber gesprochen. Hier in meiner Sendung haben wir auch schon oft über das Thema gesprochen. Ja, seit wann denn genau? Wie alt warst du da? Seit wann mir bewusst wurde, dass es sich um Transidentität handelt, das ist erst so 2 Jahre her. Erst 2 Jahre? Ja, wie hast du denn davor gelebt? Davor, ja. Davor habe ich so gelebt, dass ich mir gedacht habe, also so ist es absolut unakzeptabel. Ich wollte so eigentlich nicht, Was für ein Gefühl hattest du denn zu deinem, damals, als du auch das Wort Transidentität noch gar nicht kanntest, was für ein Gefühl hattest du denn zu deinem eigenen Körper? Sehr negatives. Das heißt also, ich habe das gemacht, was viele machen. Das heißt, ich habe eine Sucht entwickelt. Nur bei mir ist es leider die Fresssucht gewesen. Das heißt, ich habe also so weit zugenommen, dass ich 140 Kilo gewogen habe und ganz schön fett war. Also die alles kompensiert mit dem Fressen. Genau, das heißt also, diese Frust auf den Körper, den ich nicht so ganz... Das heißt, dass du deinen Körper, regelrecht abgelehnt hast und... Genau. Ekelhaft findest, könnte man so weit gehen? Könnte man sagen, dass du gar nicht jetzt in den Intimbereich weiter dich mit beschäftigen wolltest, vielleicht mal eben geduscht und das war's dann? Ja, vor allen Dingen, dass ich halt Probleme auch hatte mit Beziehungen zu Männern. Hattest du mal eine Beziehung zu einem Mann? Ja, doch, ja. Und allerdings immer nur so kurzfristige Sachen, das heißt also nichts Längeres. Hast du mit einem Mann mit deinem weiblichen Körper mal geschlafen? Ja, doch. Hast du einen Orgasmus gehabt? Absolut keinen. Absolut keinen. Hast du mit dir selbst schon mal einen Orgasmus gehabt? Ja, doch, in letzter Zeit schon. Das schon? Also jetzt, wo ich irgendwo doch besser damit klarkomme, vor allen Dingen auch mit den Vorstellungen, dass ich zwar halt noch nicht so modifiziert bin, wie ich es gerne möchte. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall so weit gehen, bis zum Penisaufbau, also, alles. Eine Operation möchtest du machen lassen? Ja. Ich wollte gerade sagen, über dich ergehen lassen, aber das klingt mir zu negativ. Das klingt negativ. Ja. Vor allen Dingen, das ist ja das, was ich gerne möchte. Mir ist natürlich klar, dass es niemals so ist wie das Original. Also es ist schon irgendwo ein Abstrich. Also das ist mir ja bis heute immer noch ein Rätsel. Ich habe auch noch nie Fotos oder Filme gesehen, wie ein nachgebildeter Penis aussieht nach einer Geschlechtsumwandlung. Hast du das mal gesehen? Ja, also da gibt's so nette Fotos, beziehungsweise es gibt auch Videoaufnahmen. Ne? Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich bin in 3 Selbsthilfevereinen. Ja. Also recht aktiv. Mhm. Und also mit der Thematik gut rundherum befasst und informiert auch. Mhm. Eine heißt bestimmt Transidentitas, ne? Nee, eben nicht. Eben nicht, aber gibt es auch, ne? Ich würde sagen, der böse, naja, was heißt der böse Feind war es mal. Ah ja, okay. Nein, aber das müssen wir jetzt nicht weiter auch das irgendwie. Das ist ein anderes Thema, da gibt's diese netten Vereinsmeiereien. Also das hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun. Lass uns über diese Operation und das Resultat sprechen. Du hast also schon Fotos und Videos gesehen. Genau. Wie wird denn ein Penis, also du bist eine Frau und man will aus dir einen Mann machen. Du möchtest aus dir einen männlichen Körper schaffen lassen. Wie wird dieser Penis geformt? Woher kommen die Hoden? Wie sieht das mit dem Hodensack aus? Das ist noch relativ einfach. Das Problem ist halt der Penis selbst. Das heißt, um das so zu machen, dass es einigermaßen glaubwürdig aussieht, beziehungsweise sich anfühlt, muss aus dem Arm ein Muskel samt Haut entfernt werden. Also das ist dann natürlich schon ein Einschnitt, weil es ist zwar nicht der wichtigste Muskel im Arm, das heißt, es ist danach trotzdem noch möglich, die Hand richtig zu bewegen. Unterarm? Im Unterarm, genau. Unterarm. Und zwar aus der Innenseite. Ja. Wird das rausgenommen. Und daraus wird dann der Penis geformt. Das heißt, die Haut wird genommen, wird also quasi drumherum gewickelt. Und dann da, wo die Vagina ist, angepflanzt. Nun kann man aber doch mit so einem Stückchen Muskel aus dem Arm keine Lust später empfinden. Doch, das ist nur halt etwas anders. Das heißt also, es bleibt schon. Die Klitoris, die bleibt erhalten. Die ist allerdings so, dass sie dann am Schaft sitzt. Es ist nur etwas anderes, das Empfinden. Sehr schwer vorzustellen. Ja, das ist nicht so, dass... Also heißt das denn, dass man sogar danach, also nach einer solchen großen Operation, finde ich, dass du dann als Mann auch einen Orgasmus erleben kannst? Ja, genau. Hast du damit mit Betroffenen schon drüber gesprochen? Ich muss sagen, so viele gibt es leider hier nicht. Das heißt also, alle, die ich hier kenne, die haben es bisher entweder noch vor sich oder lehnen es ab. Also es gibt auch etliche Jungs, die sagen, nein, danke. Ja. Ich weiß, wie so ein Original aussieht und sowas Gutes ist es eben nicht. Und was schlechter ist, will ich nicht haben. Also man soll angeblich einen Orgasmus erleben, sagst du oder hörst du, hast du gelesen. Wie geht das denn mit der Erektion? Ja, also dafür gibt es dann eine Pumpe. Das heißt also, das Ganze wird dann implantiert nach einem halben Jahr circa. Wo wird die Pumpe implantiert? Das wird, also die Pumpe kommt in die Hoden. Also die Hoden sind quasi die Pumpe? Ja, das ist ein Implantat, das da drin ist. Und sowas wie Ersatzschwellkörper, das kommt dann halt in den Penis. Also das ist ähnlich wie bei impotenten Männern, wo dann auf Dauer operiert wird. Das heißt, aber bevor es dann zu einer sexuellen Aktion kommt, wirst du das dann immer über den Hodensack aufpumpen müssen. Ja. Das heißt also, es ist schon ein Unterschied zu einem gewachsenen Teil, weil... Woher nimmt man die Haut für den Hodensack? Na Gott, das wird nicht so ein großes Problem sein wahrscheinlich. Nö, das ist nicht das Problem. Dafür nimmt man einfach die Scheide selber. Das wird einfach nach außen gestülpt. Du hast das ja nur gesehen, sagtest du gerade im Video. Sieht das ästhetisch aus? Es ist unterschiedlich. Es kommt drauf an. Also das heißt, wenn zum Beispiel jemand sehr dick ist, das heißt relativ viel Fett im Unterarm hat, dann wird das Ganze auch eine relativ dicke Wurst. Seid ihr die ihr das machen lasst, die einzigen Männer, die sich aussuchen können, wie groß ihr Penis mal sein will. Stimmt. Du kannst ja dann sagen, hey, ich will aber einen 20 cm im schlafenden Zustand oder so. Ja. Naja, schlafen du gar nicht, aber wie groß sollte er denn sein? Naja, sagen wir mal so, dass ich mich nicht unbedingt verstecke. Ja, also guter Durchschnitt. Wobei das glaube ich dann auch... Viel möchte ich natürlich vor meinem Arm auch nicht opfern, ne? Wobei das wirklich auch das geringste Problem ist bei einem so großen operativen Eingriff und in der Haut. Hast du dir vorgestellt, wie dann danach dein Leben aussehen wird? Ich vermute mal, so viel anders auch nicht unbedingt als jetzt. Klar, was natürlich anders ist, ist, dass ich dann nicht mehr das Problem habe, dass die Leute auf der Straße nicht wissen, was bin ich nun. Also wenn zum Beispiel Kinder sagen, das ist ein Mann und die Eltern denen dann erklären, das ist aber eine Frau. Wann planst du das vornehmen zu lassen, diese Operation? So schnell wie möglich, aber das hängt dann natürlich immer von den Genehmigungen ab. Das ist ein langer Prozess, ne? Ich glaube, mindestens 2 Jahre, ne? Dauert das ungefähr. Wenn man das ist unterschiedlich. Das heißt also, bis zum ersten Mal operiert wird, also bis zum ersten Mal amputiert wird, nämlich die Brüste, dann muss mindestens 1 Jahr also Hormone genommen worden sein. Nimmst du schon Hormone? Ab Juni, endlich. Ab Juni. Ich hätte zwar am liebsten schon vorher genommen, aber naja. Also das kann dann schon noch 2 Jahre, vielleicht auch 3 Jahre dauern, ne? Genau, das heißt, ist dein Traum dann, eine Frau zu finden, zu heiraten? Nee, Frau zu finden nicht. Also ich bin nach wie vor auf Männer orientiert. Hä? Hey, jetzt muss ich, das ist kompliziert. Du bist eine Frau jetzt im Moment. Du willst dich umoperieren lassen zum Mann, stehst dann auf Männer, also bist du schwul dann? Ja, genau. Aha. Jetzt sage ich mal was ganz Blödes. Was der Ernsthaftigkeit eigentlich nicht angemessen ist. Ich kann es mir fast schon denken. Eigentlich könnte man ja sagen, dann bleib doch wie du bist und nimm dir die Männer. Genau, also das heißt, einfach hätte ich es mit Sicherheit auf die Art und Weise, aber es geht ja nicht darum, was einfacher ist, sondern wie ich natürlich, persönlich natürlich, also das meinte ich aber nicht sehr ernst. Es geht um deine Identität. Ja. Wenn du die Identität eines Mannes haben willst, hat das oberste Priorität. Mhm. Und wenn du weiter auf Männer stehst, dann bist du halt schwul. Na und, ist auch egal. Das heißt, du musst dich dann richtig in die Schulenszene reinbegeben. Ja, ich bin auch schon drin. Das heißt also, ich bin hier in Köln im Schulenverband, also im Sportverein. Ich spiele jetzt schon seit einiger Zeit Basketball und das natürlich in einer Männermannschaft. Wie sieht denn deine Sexualität zurzeit aus? Findet die statt mit Männern? Ja, zurzeit liegt sie leider brach. Warum? Also irgendwie bin ich momentan dann noch in der, im Umbruch. Aber du hast du ja jetzt die Möglichkeit, oder jetzt ist es ja so, dass du mit heterosexuellen Männern es zu tun hättest, wenn du einen Mann haben möchtest. Genau. Später werden es homosexuelle Männer sein. Ja. Ist das für dich ein Unterschied oder ist es völlig egal? Es könnte ja jetzt sein, dass du sagst, ich stehe mehr auf Hetero-Männer. Das ist schon ein Unterschied. Also ich habe zum Beispiel beim Karneval festgestellt, als ich die ganze Zeit in den ganzen Szenekneipen unterwegs war, als Captain Blaube verkleidet. Da habe ich mich sau wohl gefühlt. Und als ich dann irgendwann zurückgefahren bin mit der U-Bahn und mich plötzlich irgendjemand anmachte, von dem ich dann annahm, das ist einer, der ist hetero, da war mir das sowas von unangenehm. Aha, also wunderbar. Also die Zukunft, die schwule Zukunft ist dir sehr, sehr angenehm und willkommen. Ja. Darf ich fragen, was du für einen Beruf machst oder möchtest du es nicht sagen? Kann ich gut sagen. Also ich bin in der Umschulung, das heißt, ich lerne momentan Industriekaufmann und Und es gibt da im Bereich der Umschulung oder was du vorher auch gemacht hast, so keine Schwierigkeiten mit gesellschaftlicher Art? Es gibt keine. Das heißt also, ich habe jetzt ein Praktikum gemacht, da muss ich dazu sagen, da habe ich nichts über mich erzählt. Also da gab es dann schon so ein paar Momente, wo ich überlegt habe, hättest du vielleicht da was sagen sollen oder nicht? Aber ich bin eben immer mit Jackett dahin gekommen und Hemd. Und immer mit der roten Schleife. Also Damian, fast mein Namensvetter. Ja, fast. Ich finde es schade, dass es so lange noch dauert bis zur Umoperation. Ich würde sehr, sehr gerne mit dir nochmal reden, wenn es denn passiert ist. Aber wer weiß. Ich hoffe, dass ich weiterhin auch viele Jahre in den Medien präsent bin als Talkmensch. Vielleicht können wir uns vielleicht sogar mal irgendwann persönlich kennenlernen und darüber nochmal reden. Das würde mich sehr freuen. Ja, das könnte sogar sehr leicht sein, weil, wie gesagt, ich bin im Sportverein und wir suchen momentan für den Janus für nächstes Jahr, für die 20-Jahr-Feier. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich bin da im Festkomitee. Ja. Leute für die Veranstaltung. Als Schirmherr oder sowas? Nicht als Schirmherr, sondern überhaupt für die Veranstaltung, die da laufen soll. Also okay, heißt, ich würde sagen, darüber reden wir... Moderation. Okay, das müssen wir jetzt, machen wir jetzt nicht hier in der Öffentlichkeit. Da können wir vielleicht dann nochmal so telefonieren. Auf jeden Fall, ich fand es interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und wir sind dann vielleicht auf dieser Veranstaltungsebene nochmal in Kontakt miteinander. Genau. Alles Gute, Damian. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt über so etwas sehr Ernstes oder vielleicht auch über weniger ernste Sachen oder über politische Sachen, schräge Sachen, was auch immer, 0800 567 8111, die Telefonnummer, und die Faxnummer 0800 567 8110. Angelique. Das klingt gut. Angelique 44. Ja, richtig. Ja. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Richtig. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist ganz normal und das vergeht gleich. Ja. Ja. Kenn ich. Wer lacht da im Hintergrund? Ja, das ist meine Partnerin. Deine Partnerin. Ja. Um was geht's denn? Was ist dein Thema, Angelique? Das passt gut zusammen mit der vorherigen Fall da. Ja. Ich bin geboren Hermaphrodit, in Deutsch Zwitter. Also zweigeschlechtlich geboren. Ach. Ja. Moment, du bist geboren mit einer Scheide und einem Penis? Richtig, mit beides. Aber das, was funktioniert hat, die erste 20 Jahre, bis was 25 Jahre, das war das männlich. Habe ich sogar einen Sohn bekommen. Das heißt, meine Frau hat einen Sohn bekommen. Moment, langsam. Man hat, also nachdem du geboren wurdest, das nicht direkt irgendwie operiert. Du bist aufgewachsen als Zwittermensch. Richtig, ja. Ja. Das war bei uns ein Tabuthema, weil meine Mutter wollte das nicht an die große Glocke engen. Ja. Und naja, sie hat das lieber verschwiegen, auch mit mir darüber nicht gesprochen, deswegen habe ich sehr stark gelitten als Kind schon. Wie war denn das halt in der Pubertät? Da bilden sich ja die Geschlechtsorgane richtig aus. Hattest du einen richtigen Penis, einen richtigen Hodensack und eine richtig voll ausgebildete Scheide? Ja, und die Brüste sogar. Und wo befindet sich oder befand sich der Penis? Unterhalb der Scheide oder über der Scheide? Über. Über und dann vorne hinten. Genau, ja. Das heißt, kannst du dich vorstellen, der Odensack, das ist getrennt in der Mitte. Mhm. Und in jeder, sag mal, Schamlippen ist eine Oden drin. Ach. Die waren also große Schamlippen. Also die Hoden waren in den Schamlippen? Richtig, ja. Und warst du fähig auch zu einer Erektion? Damals lief alles. Alles? Bis ich 25 wurde, habe ich eine Gelbsucht bekommen. Mhm. Und irgendwie hat diese Gelbsucht etwas ausgelöst in dem Körper, dass ich die erste Blutung gekriegt habe. Mit 25? Ja, mit 25. Das heißt, habe ich meine Pubertät erst mit 25 angefangen. Darf ich dich fragen, das ist jetzt sehr intim, aber weil ich sowas noch nie in meinem Leben gehört habe. Mhm. In dieser Zeit, 25 Jahre alt, oder dann kam die erste Blutung, sagst du? Ich habe geheiratet mit 20, also ich war noch keine 20, habe ich geheiratet. Du hast geheiratet mit als Doppelgeschlechtsmensch? Richtig, ja. Ich bin Belgierin, ja? Ja. Also ich komme aus Belgien. Ja. Und da habe ich geheiratet, eine Deutsche hier aus Aachen. Einen Deutschen? Eine Frau. Eine Frau? Eine Frau. Also du, äußerlich sahst du dann aus wie ein Mann, männlich, oder? Männlich, ja. Und ich habe auch als Mann, also äußerlich, geheiratet. Aber du hattest doch etwas Brüste, hast du gerade gesagt. Ja, klar, aber das habe ich ja versteckt. Das hast du versteckt? Auch damals in die Schule, wie ich da studiert habe. Ich hatte mit Mullbinde da die Dinge versteckt, dass man gar nicht sieht, um Sport zu machen, zu treiben. So, dann hast du eine Frau geheiratet. Richtig, ja. So, und dann gab es irgendwann... Meine Frau hat auch unseren Sohn bekommen, wo ich der Vater dann bin. Eins an dem anderen, das ist jetzt wirklich so viel. Ja, ich muss dich jetzt so Schritt für Schritt fragen. Mhm. Du hast eine Frau geheiratet. Bevor man heiratet, wird man aber vertraut miteinander und auch intim miteinander. Als diese Frau dich dann zum ersten Mal nackt gesehen hat, was hat die denn gesagt? Ja gut, das ist eine Sache, die lachen im Hintergrund. Ja, ich höre schon. Man zeigt sich auch nicht sofort nackt so. Ne? Ich meine, ich hatte meine Probleme auch schon vorher, das ist eine Sache, was ich nie so gezeigt habe. Aber nach gute drei Wochen, ich hatte sie 74 am Rosenmontag kennengelernt, hier in Aachen, Karneval. Mhm. Ja, und drei Wochen später habe ich sie dann gesagt, weil ich war so verliebt in sie, das war meine erste Frau, also ein Mädchen. Und ich habe sie gesagt, hör mal, ich bin anders, ja, ich bin nicht so wie ein normaler Mann. Und dann habe ich sie gezeigt, ja, dass ich ein bisschen runder bin, ne? Ja. Zuerst, sie war geschockt, gut, sie hat blöd geguckt, ja, sie konnte nichts sagen auf den Moment, ja. Mhm. Und danach, weiß nicht, sie ist mit mir geblieben. Sie, ja, aber ich habe mit ihr auch darüber gesprochen, weil du jetzt wählen, also zu spät jetzt. Angelique, aber beim ersten Mal, als ihr miteinander geschlafen habt, als sie zum ersten Mal deine Geschlechtsteile gesehen hat. Ich kannte uns schon über drei Monate, das erste Mal, wie wir das gemacht haben. Ich traute mich das auch nicht. Ja, wie hat sie denn da reagiert? Sie hat doch vorher auch keinen richtigen Mann, sag mal, so kennengelernt, deswegen. Sie kannte keinen Unterschied. Ach so, also sie fand das gar nicht so ganz schlimm. Ja, eben, war es nicht schlimm. Sie kannte nichts anderes. Aber das war der goldene Schuss, weil nämlich an den Tag hat der Eddie auch gemacht. Also, wie? Beim ersten Mal, als ihr miteinander geschlafen habt, ist das Kind gezeugt worden? Richtig, ja. Ja, das war. Das ist ja ein Ding, das habe ich noch nie gehört, sowas. Ja. gut. Bist du denn, du bist im Moment immer noch zweigeschlechtlich? Immer noch, ja. Und möchtest auch so, möchtest du auch nichts operativ verändern? Ich weiß nicht, ob du Bescheid weißt, auf dem WDR 1995, die Sendung Menschenhautnah vom 12. September. Nee, habe ich nicht gesehen. Dreiviertel Stunde lang. Das Thema, also was heißt, der Titel war, ich bin beides. Mhm. Das war ich. Das warst du. Das warst du. Ja, die Frage war jetzt, möchtest du denn alt werden so? Oder erwägst du ein? Zuerst hatte ich Probleme, weil ich nämlich meine Probleme verschwiegen habe. Und seit dieser Sendung jetzt im WDR, das ist ein Coming-out für mich gewesen. Ich habe immer versteckt, was ich bin und was ich war natürlich. Ja, und wir haben so die ganze Zeit immer so gelebt, immer versteckt. Ne? Ich habe keine Freunde, nichts, wir sind ziemlich alleine zu Hause. Also du hast jetzt solche Probleme, dass du überlegst, irgendetwas zu verändern in deinem Körper? Ich, damals war das, ich wollte unbedingt da diese ganze männliche Teil wegnehmen. Ach, den männlichen Teil willst du wegnehmen? Ja, ja, und das weibliche behalten, ne? Weil ich fühle mich wohl als Frau. Ja. Ich habe mich auch also mehr weiblich gefühlt. Aber du hast dich doch... Ich habe als Mann gelebt. Moment, genau, du hast als Mann hast du dich ja... Das ist ja schwierig. Du hast dich in eine Frau verliebt. Ja, eben. Und aber ich liebe heute noch Frauen. Und würdest du dich eher so als lesbisch vielleicht bezeichnen? Wir sind lesbisch, ja. Wir haben heutzutage lesbische Geschlechtsverkehr, ne? Ja. Oder Liebe, ja. Aber wenn ihr miteinander schlaft, bist du dann, ist dein Penis also dann auch... Also das nämlich funktioniert nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr? Nee. Also seit die erste Blutung, 79 hat das angefangen. Dann 80 habe ich Hormon, also Hilfe, alle 4 Wochen. Pünktlich muss ja sein, für den Zyklus zu behalten. Und dann ist meine Körper immer weiblicher geworden. Ach so. Aber und der Penis... Und das hat sich zurückgezogen. Aber der Penis ist noch da. Ja, wie groß ist das? 1,5 Zentimeter. Ach so, ist ganz klein geworden. Das heißt, du könntest mit, jetzt mal ganz abgedreht, mit dir selbst gar nicht schlafen. Das geht nicht mehr. Ging das früher? Konntest du deinen Penis... Das hätte geklappt, ja. Deswegen haben mich damals, 80 war das, bei den Militären so... Ich habe auch meinen Wehrdienst gemacht, ne, in Belgien. Die haben mich die, wie heißt das, die Odenleiter getrennt. Ach so. Dass ich mich nicht schwängen. Damit du dich selbst nicht schwängen hast. Ja, die haben Angst gehabt davor. Deswegen hast das hast du das denn damals als junge Frau, als junger Mann auch mal versucht, einen Penis in deine eigene Scheide zu stecken? Das ging nicht. Das ging nicht. Das tut weh. War das damals so, dass du sowohl einen Orgasmus über den Penis bekommen hast? Nur über den Penis. Nur. Über die Scheide nicht? Nein, gar nicht. Und wie ist das heute? Das ist heute rumgedreht. Wie kommt das? Das ist also ich muss dir sagen, das weibliche Geschlecht, das ist, also was Gefühle ist, Sex, das ist viel schöner als jetzt ein Mann. Weil als Mann hast du nur praktisch das ganze Gefühl in deinem Penis drin und ja, das war es ja schon im Kopf, ne? Ich meine, du kannst es nur wirklich beurteilen, du hast beides erlebt. Genau, ne? Ja, genau. Sind die Hoden denn auch ganz klein geworden? Ja, verschrumpft, würde ich sagen. Und die sind im Bauch nämlich reingegangen. Die siehst du nicht mehr. Also wenn ich jetzt nackt da wäre, du siehst so eine lange Klitoris, so, so wie ein Akkordeon, könnte ich sagen. Oder wie ein Wurm, das sich so zurück zusammenzieht. Ja, ja. Und ja, der Penis und ist ganz klein verschrumpelt. Richtig. Also wenn ich jetzt stehen zur Toilette müsste, da gibt's Probleme. Das ja, genau. Das ist auch eine Frage. Wie ist das mit dem Urinieren? Wo kam der Urin raus früher? Ja, da vom Penis. Bis heute. Aus dem Penis? Ja, ja. Nicht aus der Scheide? Nein. Ach. Das ist ja praktisch da. Das könntest du sagen. Ein Sexualorgan und ein Ausscheidungsorgan. Richtig, ja. Das ist ja wirklich verrückt. Das habe ich noch nie in meinem Leben so gehört. Naja, das ist, wenn man dazwischen ist, ne? Du redest völlig abgeklärt darüber. Ja, ich sagte, ich kann jetzt darüber reden, seit dieser Sendung im WDR war. Sonst vorher hätte nicht geklappt. Das heißt, wenn... Ich habe gelitten darunter. Ich habe sehr viele Probleme mit Ämtern gekriegt. Hier mit Sozialamt Aachen. Ich war so depressiv. Hast du darüber nicht vorher nachgedacht, dass wenn du im Fernsehen auftrittst, dass das natürlich eine große Wirkung hat? Ja, doch sicher. Aber ich wollte gerade sagen, warum diese Sendung überhaupt? Das war so, dass ich müsste beim Sozialamt Aachen da Hilfe holen. Ich war so depressiv. Das ging nicht mehr. Ich war auch vorher selbstständig. Bin ich jetzt wieder selbstständig. Also ich habe ein eigenes Geschäft. Ich habe gelernt Elektronik. Also ich bin Elektronikingenieurin. Und ich war so depressiv, weil das war was passiert mit einem Großhändler, der über mich Auskunft geholt hat. Und der war so enttäuscht, dass ich keine Frau war. Und der hat sich betrogen gefühlt. Dann hat er mich Anzeige gemacht, Verdacht auf Betrug, müsste ich schon bei der Polizei. Fotografiert, Fingerabdruck, kennst du? Wie das auf jeden Verbrecher bin ich behandelt worden. Ja, ja. Ja, ich bin wohl am gleichen Tag noch rausgekommen. Und das ist nämlich, wie gesagt, von Staatsanwalt. Und du wolltest jetzt über diese Fernsehsendung damals wirklich ein Outing machen? Und das wollte, nee, ich wollte nicht. Das ist so gekommen, weil ich so viel Ärger hatte. Selbstmord war fast, also du weißt ja, das war problematisch. Ich war selbst noch gefährdet, vom Psychiater sogar alles. Hm. Und ich hatte sowieso nichts mehr zu verlieren. Achso, ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Weil ihr aber, in Aachen, die wollte mich unbedingt eine Lektion erteilen, in denen ich obdachlose würde. Aber die ich Wogen, würde das Leben lernen. Aber die Wogen haben sich jetzt geglättet. Ja, durch diese Sendung. Durch die Sendung. Ja, weil vorher Gott sei Dank. War auch eine andere Sendung. RTL war auch dazwischen. Auch ich war auch bei Schreiner-Markov gewesen. Ja. Also mein Fall ist schon mittlerweile bekannt. Mhm. Deswegen habe ich jetzt Ruhe mit die Ämter auch, muss ich sagen. Ich habe auch ein Problem. Mein Vorname ist offiziell noch nicht geändert. Im September 87 habe ich beantragt. Achso, Angelique ist gar nicht dein richtiger Name. Nein. Nein. Sondern, wie, das magst du sagen? Nee, leider. Nein. Das ist scheinbar überall so zu sein. Ich wollte noch einmal fragen mit der Operation. Eigentlich. Ja, ich wollte operiert werden, aber danach, ich weiß nicht, mit dieser Fernsehsendung, ich denke, ja gut, du hast heute so gelebt, ich bin nicht krank als jemand anders. Natürlich, ja, klar. Außerdem, es wäre wahrscheinlich auch eine komplizierte Operation, ja, weil die Harnleiter umgelegt werden müssten. Ne? Genau. Mhm. Und deswegen, wie ich die Ärzte gesagt haben, ich möchte nicht mehr operiert werden, ich bleibe so, ich bin akzeptiert so, ich akzeptiere mich jetzt auch so. Das finde ich allerdings auch. So. Ja. Und die Ärzte haben gesagt, gut, Frau Robé, lasst man natürlich alles so, das ist auch besser für Sie, weil wenn man jetzt in Ihre, meine Natur angreifen würde, da wird nämlich schade. Ja, ich finde es völlig in Ordnung und finde es auch sehr gut, dass du bleibst, wie du bist und wenn du ein glückliches Leben führst, eine Liebe hast, eine Familie hast, ist es doch wunderbar. Guck mal, jetzt, am 5. Oktober bin ich 25 Jahre verheiratet. Ja, wunderbar. Kann ich feiern. Also, liebe Angelique, das fand ich jetzt ausgesprochen interessant, mit dir zu reden. Ja. Ausgesprochen interessant. Freue mich sehr, dass du angerufen hast. Ich grüße bitte ganz herzlich deine Partnerin. Ich habe sie ja schon ein bisschen gehört im Hintergrund. Ja, die hört zu, die und, Elfie. Und das Kind ist ja dann auch schon 25 Jahre alt fast, ne? Ja, im März war der 24. 24. Der lebt immer noch mit uns zusammen. Weiß er so um deine ganze Geschichte? Ja, der ist ja mit groß geworden. Mhm, ja. Wie ist passiert, sie ist 74, da waren noch keine 5 Jahre. Ja, ja. Ja, und für ihn, das ist normal. Eine Frage noch. Wie haben denn eigentlich deine Eltern damals, als sie das denn... Ja, sie haben es ja sofort gesehen, als du geboren warst. Haben die dich irgendwie versteckt? Ja, klar. Die haben mich versteckt. Deswegen habe ich eine schwere Jugend. Das glaube ich, ja. Mhm. Weil für meine Mutter war ich ein behindertes Kind. Ja, natürlich. Man dürfte da wohl nicht, also aus die vier Wände müsste drin bleiben, nicht mehr aus. Deswegen bin ich auch nicht geholfen. Umso schöner, dass das Leben einen so guten Verlauf genommen hat. Und ja, aber wir haben schlecht, wenn ich das noch sagen darf. Ja. Guck mal, die Seite von meiner Frau, seit 1979, seit meine Schwiegereltern da Bescheid wissen über mich, wir haben keinen Kontakt, das sind dieses Jahr 20 Jahre. Sehr traurig. Ja, mit Vater, mit Mutter, mit Geschwister, mit Tante, mit keinem mehr. Aber egal, ihr habt euch, ihr habt einen gesunden jungen Mann und ihr seid glücklich, das ist das Wichtigste. Ich wünsche euch weiterhin von Herzen alles Gute. Wünsche ich dir auch. Und schöne Grüße an deine Partnerin und an den Sohn. Danke. Tschüss, Angelique. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 1:28, 33 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 29 und 48 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute ohne bestimmte Themenvorgabe. Ihr bestimmt die Themen, über die wir hier reden. Also wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, das ist die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen, das sage ich euch jetzt auch schon mal, morgen haben wir eine Themensendung. Und das Thema morgen heißt Mama-Söhnchen. Ich möchte morgen mit Männern reden, die Mama-Söhnchen sind. Und ich möchte mit Frauen reden, die mit Männern zusammen sind, die Mamasöhnchen sind. Also Thema morgen bei uns, Mamasöhnchen. Ich hoffe, dass der nächste kein Mamasöhnchen ist. Ich begrüße ganz herzlich Andi, 34 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Andi. Dein Thema. Ich bin transsexuell. Ich bin von Frau zu Mann umoperiert. Du bist von Frau zu Mann umoperiert. Genau das, worüber wir gerade mit Damian geredet haben. Ja, genau. Wann hat die Operation stattgefunden? Vor 8 Jahren. Vor 8 Jahren schon? Ja. Dann kannst du jetzt mir natürlich eingehende Auskunft auch über die Sexualität geben und wie es funktioniert und welchen Erfolg die Operation hatte. Ja. Also ich wollte halt mal zu den Damian sagen, es gibt nicht nur die Operation mit dem Knochen. Andi, eine bitte, geh bitte noch näher ans Telefon, man kann dich schlecht verstehen. Es gibt nicht nur die Operation mit dem Knochen, wie er gesagt hat, sondern es gibt auch die Knochen vom Bauch her, was man operiert wird zum Penis. Also er hat erzählt, dass es vom Arm, ein Muskel vom Arm entnommen wird. Ja, genau. Und man kann es aber auch vom Bauch her. Hat man das bei dir so gemacht? Ja. Ja. Weil das, was er gesagt hat, wird in München gemacht und ich bin in Frankfurt operiert worden. Bist du mit dem Resultat der Operation zufrieden? Sehr. Sehr? Ja. Meine Freundin auch. Du bist also jetzt mit einer Frau zusammen? Ja. Du lebst jetzt heterosexuell? Lebst heterosexuell. Ja. Haben wir gerade die Frage erörtert, ob man nach einer solchen Operation einen Orgasmus erleben kann. Kannst du einen Orgasmus erleben? Über den Kopf. Nicht über den Penis? Ein bisschen, ja, aber da Hauptsache über den Kopf. Nun ist das schwer vorzustellen für uns, wenn du sagst, nur über den Kopf. Was empfindest du dann während des Geschlechtsverkehrs im und am Penis? Ja, es ist ein schönes Gefühl. Mhm. Und ja, unbeschreiblich schön, sagen wir mal so. Mhm. Du hast früher als Frau mal einen Orgasmus erlebt, kennst du das Gefühl? Nein, ich habe keinen Orgasmus. Du hast keinen erlebt. Also reden wir jetzt über etwas, was du noch gar nicht erlebt hast eigentlich. Ja, von Mann her nein, von mir selber ja. Wie meinst du von dir selber ja? Also du hast damals schon als Frau mit dir selbst schon einen Orgasmus gehabt? Ja. Ach so, dann habe ich dich falsch verstanden, ja. Mhm. Wie funktioniert das bei dir mit der Erektion? Meine ist immer steif. Der ist immer steif? Ja. Ach, deshalb sagtest du gerade auch was vom Knochen. Ja, nee, bei mir ist Silikonstab drin. Mhm. Und wie groß ist er? 14 Zentimeter. 10 Zentimeter? 14. 14 Zentimeter, mhm. Ja. Das stelle ich mir kompliziert vor, wenn man, was ich jetzt in, wenn man badet oder wenn man am Strand ist, wenn du immer einen irrigierten Penis hast. Ja gut, ich kann ihn ja umknicken, so dass man es nicht so direkt sieht. Mhm. Und halt nicht zu enge Sachen anhat. Mhm. Warum hat man das so gemacht, dass er dann immer irrigiert ist? Ja, weil das mit den Aufpumpen nicht immer klappt. Mhm. Und ich bin auch in so Selbsthilfegruppe und mich genau erkundigt. Ich war auch in München und ich war in Frankfurt und ich habe mir die Zeile anguckt. Mhm. Und also die in Frankfurt sehen halt auch älter aus als die in München. Mhm. Wie ist das jetzt mit dem Harnausgang? Der Urin läuft durch diesen künstlichen Penis. Ja, genau. Ja? Ja. Kann man ihn sich so vorstellen, wirklich wie ein normaler Penis aussieht, wie ein beschnittener normaler Penis? Ja, genau. Also es gibt auch, man hat auch so eine Eichel geformt quasi. Ja. Mhm. Du sagtest du gerade, dass du eine Partnerin hast. Ja. Erzähl mal, wie du die Partnerin kennengelernt hast. Ganz normal in einem Disco. In einem Bistro? Disco. In der Disco, mhm. Ja. Und da ich auch aussehe wie ein Mann, also noch nie weiblich ausgesehen habe, ging es eigentlich ganz gut. Mhm. Da warst du schon operiert? Ja. Ja. Wann hast du deine Partnerin kennengelernt? Wie lange liegt das jetzt zurück? Mit der bin ich jetzt ein Jahr zusammen. Ein Jahr. Als ihr dann zum ersten Mal intim wurdet, hat sie sich da gewundert? Oder hast du ihr vorher schon alles erzählt gehabt? Nee, beim ersten Mal habe ich Kondom benutzt, dann passiert da nichts, was man den Unterschied so arg merkt. Also du hast das Kondom zur Tarnung quasi benutzt? Ja, genau. Mhm. Und sie hat nichts gemerkt beim ersten Mal? Nein. Das heißt, du hast auch künstliche Hoden? Ja. Die bestehen dann wahrscheinlich aus Silikon, ne? Auch, oder? Ja, genau. So, aber das blieb dann nicht bei dem einen Mal. Wie ging das dann weiter? Ja, ich habe ihr dann nach 3 Monaten habe ich ihr das dann gesagt. Sie hat das erst nach 3 Monaten, also sie hat es während der 3 Monate nicht gemerkt? Nein, weil ich immer erst mit Kondom gemacht habe. Mhm. Und wie war dann ihre Reaktion, als du ihr das gesagt hast? Sie wollte es mir nicht glauben. Ach. Bis ich dann meine alte Papiere her gezeigt habe, was das jetzt so und dann so. Mhm. Dann hat sie es dir irgendwann geglaubt. Ja. Und sie ist aber auf jeden Fall bei dir geblieben. Sie hat nicht gesagt, nein, dann möchte ich das nicht. Das irritiert mich zu sehr. Ja, genau. Sie hat mich so kennengelernt und lieben gelernt. Mhm. Und einwandfrei. Mhm. Ich möchte dich jetzt nochmal zu diesem, weil ich das wirklich so sehr ungewöhnlich finde und chirurgisch auch wirklich als großen Kunstgriff ansehe, nochmal zu den Penisfragen. Du sagst, dass du in dem Penis keinen Orgasmus spürst. Spürst du es denn, wenn man ihn anfasst oder wenn man ihn in den Mund nimmt? Spürst du das? Ja, das schon. Schwierig, ja. Also du spürst Wärme und das... Klar, es sind Nerven, es ist ja alles durchblutet, ne? Ja. Ja. Bist du sehr glücklich, dass du diesen Eingriff hast vornehmen lassen? Ja, sehr, sehr glücklich. Mhm. Und würdest demzufolge wahrscheinlich auch jeden ermutigen, der in einer ähnlichen Lage ist, so wie Damian, das auch machen zu lassen? Ja, genau, auf jeden Fall. Das fühlt sich dann viel besser. Mhm. Hast du in deiner Umwelt große Probleme gehabt, vor, nach der Operation? Nö, eigentlich nicht. Was? Ich fand das alles super und stehen auch zu mir und ich wohne immer noch im selben Ort. Was ist denn mit deiner Familie? Wie haben die reagiert, deine Eltern? Die haben es akzeptiert. Die haben es akzeptiert? Ja. Dann bist du aber auch ein Glückskind, ne? Die meisten haben ja große Probleme damit. Ja, aber man muss halt vor allen Dingen dazu stehen. Ja. Ich meine, es gibt überall Neider oder irgendwas und einfach dazu stehen. Mhm. In welchem Alter hast du das gemerkt, dass deine Seele in einem falschen Körper weilt? Ja, mit 12. Mit 12 Jahren schon. Ja. Und dann kam wahrscheinlich ein langwieriger, auch qualvoller Prozess, ne? Bis du wusstest, was mit dir los ist. Ja, genau. Mhm. Also war grauenhaft. Ja, aber du bist ja jetzt auch erst 34 und hast dein Leben so gut hingedreht und hinbekommen und lebst jetzt glücklich. Was will man mehr? Ja, ich danke für deinen Anruf und für die offene Auskunft auch. Okay. Und wünsche dir alles Gute. Danke, super Sendung noch. Gell? Dankeschön, Andi. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Ali und der ist 28. Hallo Domian. Ja, hallo Ali. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Darmstrumpfhosen. Darmstrumpfhosen? Ja. Also du bist jetzt nicht transsexuell? Nein. Wir haben heute keine Themensendung, aber es hat sich halt jetzt so ergeben, dass wir darüber, sehr interessant ja auch, darüber noch geredet haben. Ja, aber irgendwie bleiben wir so in dem Themenbereich. Ali unterhält sich mit mir über Damenstrumpfhosen. Ja. Daraus schließe ich scharfsinnig, dass Ali scharf wird durch Damenstrumpfhosen. Ja, richtig. Zieht Ali die Damenstrumpfhosen selbst an? Ja, wenn ich mir selbst so gekauft habe oder halt bei Bekannten in den Badezimmer, in den Waschkörben das herausgeholt habe, dann mache ich mir halt die Fantasie, ziehe ich mit ihr an. Aber du holst aus den Waschkörben getragene Damenstrumpfhosen? Du bist bei einer guten Freundin zu Gast. Ja. Ne, wir spielen das mal durch. Du gehst ins Badezimmer, da steht ein Wäschekorb mit dreckiger Wäsche. Ja. Und dann greifst du rein und ziehst schnell die dreckige Strumpfhose deiner guten Freundin an. Ja, genau. Und was passiert dann? Ja, dann bin ich auf jeden Fall erregt. Dachte ich mir schon. Und dann so schnell wie möglich nach Hause. Wie, du nimmst die Damenstrumpfhose mit dann? Nein. Ja, ja. Du klaust die Damenstrumpfhose von deiner Freundin? Als Souvenir, sag ich mal. Mhm. Nicht klauen, meine ich das zwar nicht, aber als Trophäe, sag ich mal. Okay, du nimmst sie dann mit nach Hause, lässt sie an? Ja. Und dann? Ja, und dann befriede ich mich in der Strumpfhose. In der Strumpfhose. Ja, und das fing schon mit 9 Jahren an. Ne? Mhm. Wie kam da? Erinnerst du dich daran noch? Wie bist du ja, die erste Strumpfhose war von der Mutti. Von der Mutti. Ne? Und wenn ich Frauen mal so gesehen habe unterwegs, Minikleid und schwarze Strumpfhosen, Feinstrumpfhosen angezogen, gucke ich sofort auf die Beine. Mhm. Ne? Und bin ich sofort erregt. Und jetzt in der letzten Zeit, da kaufe ich mir sehr viele Strumpfhosen. Also ist so wie eine Sucht, ne? Also die müssen nicht unbedingt getragen sein? Nee, müssen nicht. Ist natürlich für dich schöner, wenn sie getragen sind. Ja, natürlich. Ist mir klar. Ja. Aber du kaufst dir dann auch neue Strumpfhosen. Sie müssen schwarz sein? Eigentlich nicht. So gemusterte, und ich kenne mich ja fast so gut aus wie Frauen mit dem Dichtigkeit der Strumpfhose, also wie feinmaschig das ist. Ja. Also auch mit so einer, mit so einem Streifen hinten, sowas auch? Das ist natürlich optimal. Das ist optimal. Ja. Aber die sind wahrscheinlich ein bisschen teurer, ne, oder? Ja, die sind sehr teuer. Also um die fast 50 Mark. Die gönnst du dir mal so jedes Vierteljahr, oder wie? Ja, ab und zu mal. Ja. Dann gehst du in die Schrumpfabteilung von irgendwelchen Kaufhäusern? Ja, wo, in anderen Städten, natürlich nicht in meiner Stadt, wo ich wohne. Und was tust du dann so, als würdest du die für deine Freundin kaufen, oder wie? Ja, genau so. Ne? So. Ich stehe die sofort schnell aus. Und kaufe ich mir und dann schwupp bin ich weg. Ich könnte mir vorstellen, dass du, während du die Strumpfhosen dir aussuchst, ja, du auch schon latent erregt bist. Ja, auf jeden Fall. Und du nur Fall. Dazu... Dann, was? Ich habe dann so ein Knistern in meinem Bauch. Ja, drin, ne? Und danach fieberst, schnell nach Hause zu kommen, um die Dinger anzuziehen. Ja, genau. So, dann bist du nach Hause gekommen, hast die Packung ausgepackt, du ziehst die Strumpfhose an. Ja. Ziehst du dich dann vorher dafür ganz nackt aus oder ja, nur ganz nackt? Ja, ganz nackt. Ne? Dann befriedest du dich sofort oder machst du dann irgendwelche Sachen noch vorher? Nee, ich guck mal die Strumpfhose so am Körper so an, streichel mich dann und dann bin ich schon richtig heiß, sag ich mal. Mhm. Ja, und dann fange ich an, mich zu befriedigen. Oder während du die Strumpfhosen noch anhast, ne? Ja. Ja. Ich mache die dann. Natürlich muss ich die als Mann zwischen den Beinen auch ein bisschen aufreißen. Achso, also einmal gebraucht, weggeschmissen. Ja, nicht immer. Bist du stark behaart an den Beinen? Ja, ein bisschen, nicht so stark, aber ein bisschen. Ja. Ich dachte, das sieht dann wahrscheinlich sehr skurril aus, wenn du die Damenstrumpfhosen anhast mit so dicken Haaren an den Beinen. Ja, das sieht natürlich blöd aus, aber... Darum geht's ja auch gar nicht. Ja, nein, eigentlich nicht. Und darum geht es eigentlich, ob das für mich, also schon... Ist schon fast Sucht, ne? Ja, das hast du gerade schon mal gesagt. Da wurde ich auch ganz hellhörig. Ja. Heißt das, dass du gar keine... Hast du denn auch eine normale Beziehung zu Frauen? Ja, eigentlich schon. Also ich habe ein paar Freundinnen gehabt, aber natürlich mit dem, sag ich mal, mit dem Tick, was ich habe, sagen die Frauen dann, du bist doch blöd oder was ist das schon? Erzählst du denen das, dass du da so scharf drauf bist? Ja, und ich sag, kannst du mal bitte die Strumpfhose diese anziehen, die ich ausgesucht habe, und halt im Bett, ne? Mhm. Und dann halt möchte ich Verkehr mit der Frau haben. Mhm. Machen zwar, aber ich finde es natürlich blöd, ne? Und natürlich haut die ab, ne? Und ich muss dann gezwungen sein, dann halt gehe ich ab und zu mal zu Prostituierten. Ne? Und die machen natürlich das dann so, wie du möchtest. Ja, natürlich. Hast du schon mal eine längere Beziehung gehabt mit deinen 28 Jahren? Ja, so... 2-3 Jahre hatte ich schon mal eine gute Freundin gehabt. Was heißt gute Freundin? Eine richtige Freundin, eine Beziehung? Ja, richtige Beziehung. Du warst richtig mit der Frau zusammen? Bitte? Du warst dann 2-3 Jahre richtig mit dieser Frau zusammen? Ja. Mhm. Und wie lief das da? Hat die das mitgemacht? Hat die Spaß dran auch gehabt? Sie hat natürlich erstmal, war sie ein bisschen so abstößig dagegen. Mhm. Ne? Aber danach hat sie das voll mitgemacht, aber dann hat sie einen anderen Lover nach 3 Jahren bekommen halt. Ja. Also wenn du eine Frau im Bett hast ohne Strumpfhose, das ist für dich nur die halbe Lust. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Hast du das Gefühl, dass es, dass du immer schärfer darauf wirst, je höher dein Alter wird? Ja, das stimmt. Aber ich will mich irgendwie zurückhalten, aber es geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Also du hast im Prinzip nur Damenstrumpfhosen im Kopf. Ja, genau. Und wenn ich Frauen sehe, sofort auf die Beine. Also, jetzt wäre natürlich die Ideallösung, wenn du eine Frau finden würdest, die das mitmacht und die es auch geil findet. Ne? Das wäre die Ideallösung. Ja. Ziehst du denn in Anwesenheit von Frauen im Bett dann auch nochmal ihre Strumpfhosen an? Oder das nicht? Nee, also wenn ich eine feste Beziehung da habe, nicht. Dann nicht. Bei Prostituierten mache ich das. Achso, dann bei Prostituierten ziehst du auch nochmal die Strumpfhose an? Ja. Nimmst du dann deine eigene mit oder ziehst du die von der Prostituierten an? Nee, ich habe dann 2 mit, eine für mich, eine für sie. Hört sich zwar blöd an, aber... Das würde ich mal gerne sehen, wenn ihr beide in der Strumpfhose steht und... Ja. Dann, das zornt dich besonders an, wenn du dann selbst auch eine anhast. Ja. Ali, also wie bei allen sexuellen ungewöhnlichen Spielarten, sage ich immer, wenn das sich zu sehr entwickelt und wenn du in eine sexuelle Isolation oder eine Ecke kommst, dann wird's heikel. Mhm. Wenn du irgendwann nur noch so deinen Sex erleben kannst und vielleicht gar keine Partnerin mehr findest, dann würde ich was unternehmen. Aber ich denke, es ist irgendwie doch noch so relativ im guten Bereich bei dir. Ja? Ja, ich weiß es nicht genau. Das Problem ist, dass du Frauen finden musst, die das mitmachen. Naja, ist schwer, natürlich heutzutage, das stimmt. Wenn es zu einem zu großen Problem wird, musst du mal zu einem Sexualtherapeuten gehen. Mhm. Okay. Wenn es zu groß wird. Wenn du nur noch an Strumpfhosen denkst, Tag ein, Tag aus, Stunde für Stunde, dann ist die Zeit gekommen, mal was zu unternehmen. Ja. Ja. Sehe ich auch, also in meinem Kopf sehe ich das so, dass Frauen wirklich reizvoll sich selbst darbieten. Ne? Und da muss man automatisch da hingucken, ich weiß es nicht. Ja, klar. Die ziehen sich heutzutage wirklich sehr freizügig an. Ja, aber dir ist es natürlich lieber im Sommer, wenn eine Frau eine Strumpfhose anhat, als wenn sie ohne Strumpfhose geht, ne? Ja. Siehst du, da haben wir es schon wieder. Also Adi, achte, guck drauf, dass sich das nicht zu stark entwickelt, sonst glaube ich, musst du schon was machen. Okay. Alles Gute. Jo, tschüss. Danke dir, ne? Tschüss. Pascal, 27 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Pascal. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, Thema kann man nicht sagen, es ist eher so ein Problem über sexuelle Unlust. Ja gut, versuche jetzt mal so anzufangen, wie ich das halt deinen Leuten auch schon eben erklärt habe. Also ich bin seit anderthalb Jahren in einer festen Beziehung mit einer 9 Jahre jüngeren Freundin. Mhm. Wir leben seit einem halben Jahr zusammen. 9 Jahre, ja. Also ist sie, du bist 27? 18 ist sie. Mhm. Und ich sag mal so, ich habe seit ungefähr einem halben Jahr so gut wie gar kein Verlangen, keine Lust mehr. Mhm. Keine sexuelle Lust mehr. Das heißt nicht so, dass es nicht klappt. Also ich klappe mich ja nicht schon, aber es ist kein Lustempfinden mehr da. Keine sexuelle Lust, mit ihr was zu machen oder generell keine sexuelle Lust mehr? Generell nicht. Es kommt jetzt noch dazu, dass ich eben halt wenigstens bis vor einem halben Jahr auch meine Bisexualität in ihrem Wissen und mit ihrer Zustimmung halt auch ausgelebt habe. Es ist zwar nicht so, dass es andauernd sein musste, aber ab und zu mal so Kontakt zu Männern, sexuellen Kontakt, lediglich nur sexuellen Kontakt. Mhm. Wie hast du den gefunden? Über Saunaabende. Also Schwulensaunen? Schwulensaunen in Münster, in Holland. Mhm. Und das ist also seit einem halben Jahr ganz weg. Auch ganz weg? Ganz weg. Ich sag mal so... Onanierst du denn überhaupt noch? Ich... Ja, ab und zu mal. Also ich sag mal, es gibt dann Momente, wo sie dann halt nicht da ist, wo ich dann eventuell mal so ein Lustempfinden habe. Mhm. Das, ich sag mal, das ist eine Sache von 5 Minuten. Das. Mhm. Und du warst vorher schon ein relativ aktiv sexueller Mensch. Ja, ich habe also schon mehrere Freundinnen gehabt damals und habe also auch so sämtliche Spielarten ausprobiert. Mhm. Wobei ich dann auch sagen muss, es gibt dann auch einige Schwerpunkte, die mir dann etwas mehr zugesagt haben. Ich bin zum Beispiel öfters mal in den SM-Bereich abgedriftet. Ich weiß nicht, das hat mich einfach erregt, sagen wir es mal so. Also du hast die ganze Menge schon unternommen und experimentiert mit dir. Ja. Kann man so sagen. Ne? Kann man so du bist sagen. Mit einigen Wassern schon gewaschen. Ne? Ja, so, wenn man so sagt. Und jetzt ist der Ofen aus seit einem halben Jahr. Ja, das ist eben mal das Komische daran. Liebst du die Frau? Ich liebe die Frau. Wirklich unwahrscheinlich. Aber du begehrst sie nicht mehr. Ich sag mal so, es reicht mir, wenn ich sie in den Arm nehme. Kuscheln nochmal. Kuscheln und streicheln, aber du wirst nicht mehr geil bei ihr. Ja, so kann man sagen. Kann das sein, dass diese generelle Abnahme der Sexualität mit dieser Geschichte zusammenhängt, dass du keinen Reiz mehr empfindest deiner Freundin gegenüber und deshalb dir auch alles andere irgendwie vielleicht unterbewusst verbietest? Kann ich mir so nicht vorstellen. Kann es eine organische Ursache vielleicht haben? Na, ich sag mal so, wenn sie es dann mal wirklich drauf anlegt und mich dann erregt, sag ich mal. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwelche Probleme habe. Es klappt also auch. Und es ist dann auch einfach so, es kommt dann manchmal so weit, dass ich mich dann eben mal dazu hinreißen lasse. Ich sag jetzt mal wirklich hinreißen lasse. Und im Endeffekt sie dann sexuell befriedige, ohne dass ich dann eben halt darauf achte, dass ich auf einen Höhepunkt komme oder so. Also ich sag mal, ich versuche, weil sie eben halt auch so jung ist, ich sag mal, an ihrer Blüte ihres Lebens, sie hat auch gewisse Lust und sie macht auch sehr, sehr viel mit, auch aus eigenem Antrieb. Und es kommt halt dann so vor, dass es dann mal 3-4 Wochen Pause ist, wo ich dann überhaupt nicht zugänglich bin. Und dann kann es mal wieder sein, dass was passiert. Hast du so deine normalen Nacht- und Morgenerektionen? Nachts weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Morgens kommt es schon mal vor, wenn die Blase voll ist. Da also schon. Aber nicht so, dass ich da irgendwelche großen Gefühle bei... Nee, gut, da hat man auch keine Gefühle bei. Ich frage das deshalb nur nochmal, ob vielleicht das doch irgendwas was Organisches, Hormonelles vielleicht vorliegt. Ich weiß nicht, ich bin ja kein Arzt, keine Ahnung. Ich bin mutmaßlich jetzt gerade völlig in dem Dunklen. Wobei ich mir schon sehr gut vorstellen kann, dass wenn man in einer Liebesbeziehung hängt und man kein sexuelles Interesse mehr an dem Partner hat, das ist ja ein tragisches Unterfangen. Das ist ja tragisch eigentlich. Das ist sehr tragisch. Also ich sitze hier manches Mal und bin echt am Weinen, weil ich da vielleicht nicht weiter weiß. Dieses kann natürlich eine grundsätzliche Auswirkung auf sexuelles Verlangen haben. Das halte ich für möglich. Halte es für möglich, dass wenn du dich von der Frau trennen würdest, dass das alles wieder völlig neu aufgemischt wird und aufbricht und es, so ist wie früher. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil, also ich sag mal, das, was ich für die Frau empfinde, es ist, sagt man, ganz blöd, wenn ich nachmittags zu Hause sitze, wenn ich schon früher von der Arbeit gekommen ist und sie dann, ich weiß, sie kommt dann um 4:30 nach Hause nachmittags. Ich freue mich darauf. Ich freue mich einfach auf diesen Menschen. Und es ist auch nicht so, dass ich anderen Frauen hinterher gucke, jetzt gerade zur Frühlingszeit, wo es wieder wärmer wird, wo sich die Frauen oder auch Männer eben halt etwas attraktiver anziehen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert diese Person. Was denkst du? Aber es geht ja natürlich auf Dauer nicht so weiter. Ich weiß. Ich habe also auch schon versucht, irgendwie mit einer Bekannten, die lesbisch ist, darüber zu reden. Und sie kann sich das auch nicht erklären, weil sie kennt mich auch noch anders. Und diese Sehnsucht, die du früher immer gehabt hast, und die Leidenschaft, ab und zu mit einem Mann auch Sex zu haben, das ist völlig weg. Ich habe noch einen Bekannten, der fährt regelmäßig in diese Saunen und der hat mich halt immer mal wieder gefragt, ob ich nicht noch doch mal wieder mitkommen will. Und ich sage, ich bin dann zweimal mitgekommen, um ihm, ich sag mal, indirekten Gefallen zu tun, aber mehr als meine Saunagänge war da nicht drin. Hattest du eigentlich damals, als du das gemacht hast, da warst du ja schon mit deiner Freundin zusammen? Ja. Ja, klar. Hattest du dann schlechtes Gewissen, wenn du mit Männern Sex hattest? Ich habe das von vornherein, bevor wir überhaupt richtig zusammengekommen sind, habe ich ihr das erzählt, dass ich eben halt auch ab und zu mal Verlangen nach Männern habe. Gut, erzählen ist die eine Seite und dennoch kann man ja ein schlechtes Gewissen haben. Hattest du eins? Nein, hatte ich nicht. Nein, hast du nicht. Ich habe das also auch so gemacht in der Zeit, wo ich ihr das erklärt habe, das ist also über mehrere Wochen gewesen, habe ich also auch bewusst ihr gezeigt, dass das nicht sein muss und habe das also dann erst wieder aufleben lassen, wo sie dann halt es akzeptiert hat, dass die Liebe zwischen Männern was anderes ist, als wenn ich die Liebe zwischen Mann und Frau halt, oder ich sag mal, den Sex zwischen Männern was anderes ist, als die Liebe zu einer Frau. Ich möchte es mal so ausdrücken. Pascal, ist es so, dass dir, ich höre daraus, dass dir an dieser Frau sehr viel liegt und dass du gar nicht mit dem Gedanken spielst, diese Frau zu verlassen? Oh nein, bloß nicht. Oh nein, bloß nicht. So, dann muss jetzt irgendwas passieren. Ja. Sie kriegt das ja mit, dass du nicht sehr interessiert daran bist, an diesen Dingen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie das so ein bisschen schneidet. Das wird sie mitkriegen, natürlich. Sie versucht es halt und wenn sie dann abgewiesen wird, wir hatten das auch so zwei, dreimal halt ein etwas intensiveres Gespräch, was im Endeffekt daraus resultiert ist, dass ich also hinterher relativ am Boden zerstört irgendwo gesessen habe und wirklich nicht mehr weiter wusste. Also, wo sie mich dann eben halt an den Arm genommen hat und gesagt, und das kriegen wir schon hin. Und aber das fand ich dann auch sehr, sehr, sehr lieb. Es ist sehr lieb und sehr rührend, aber so kriegt man es natürlich nicht hin. Nee, das ist eben was. Ich glaube, dass man jetzt dass du und ihr da jetzt offensiver mit umgehen müsst. Nämlich A, dass du das aussprichst, ihr gegenüber, richtig? So wie du es mir gerade erklärt hast. Und wenn ihr beide dann was daran ändern wollt und ihr das alleine nicht in den Griff bekommt, was ich beinahe glaube, dass ihr zumindest vielleicht mal für eine Weile, für einige Stunden oder also stundenweise zu einer Sexualberatung gehen solltet. Finde ich, glaube ich, das ist der einzige Weg, dass ihr eine dritte neutrale Person dazu nehmt. Würdest du gerne mit meinem Psychologen nochmal reden und dass der dir so ein paar Tipps vielleicht gibt, an vielleicht auch Kontaktadressen und sowas? Könnte ich versuchen. Ja. Aber ich weiß halt nicht, wie sie darauf reagiert, weil sie immer noch der Auffassung ist, dass es eben halt eine Sache zwischen uns beiden ist. Klar, aber du kannst dich ja vielleicht mit meinem Psychologen nochmal unterhalten und das für dich nochmal überdenken und dann entscheiden, ob du sie ansprichst. Ja. Ja? Das finde ich schlecht. Das heißt, leg mal auf und der Peter wird dich gleich zurückrufen. Okay. Alles Gute. Ich danke. Tschüss, Pascal. Tschüss. Alice. Oder Alice. Ja. Alice? Ja, ich höre. Alice, ja, 38 Jahre alt. Richtig, genau. Hallo Domian. Ja, hallo. Über was unterhalten wir beide uns? Ja, du wirst natürlich heute das Thema Transsexualität nicht so schnell los. Ich dachte es mir schon. Die Stimme klang mir transidentisch. Richtig. Ich muss dazu sagen, dass ich in der sogenannten kleinen Lösung lebe. Mhm. Das heißt also eben halt vom Gesetzgeber her mit Vornamensänderung. Mhm. Und das seit 20 Jahren. Mhm. Lebe ich das jetzt aus. Also, habe natürlich in den Anfängen auch das Ziel gehabt, eben halt also Vollfrau zu werden mit Operation, also eben halt das Endziel Operation. Und habe aber dann im Laufe der Zeit irgendwo meine Meinung völlig geändert. Es kam natürlich auch dazu, dass ich in den Anfängen gleich einen guten Partner gehabt habe, einen Heteropartner. Halt, jetzt muss ich mir dich vorstellen. Du bist Alice, 38 Jahre alt. Du hast einen Busen. Ja. Und du hast einen Schwanz. Richtig. Und der Schwanz funktioniert auch noch. Oh, das funktioniert alles. Und der ist auch nicht irgendwie kleiner geworden oder? Sicherlich in der, also in Hormonbehandlung ist natürlich erfolgt. Mhm. Und in dieser Zeit ist das natürlich alles ein bisschen geschrumpft, ein bisschen kleiner geworden, die Hoden sind immens geschrumpft, was mich auch anfänglich natürlich auch ein bisschen erschreckt hat. Mhm. Hat sich das wieder reguliert? Ein bisschen? Ja, das kam dann dadurch, dass ich also ab 1987 mit Hormonen aufgehört habe. Mhm. Und in der Hormonbehandlung hat man natürlich einen immensen Busen, also das ist natürlich... Und der Busen ist auch dann geblieben? Ja, genau. Mhm. Also ein bisschen kleiner geworden, aber das, was geblieben ist, das reicht mir eben. Du hast aber, so wie ich das schon oft von transsexuellen Menschen gehört habe, von transsexuellen Menschen, die in einem männlichen Körper leben, du hast ein gutes Verhältnis zu deinem männlichen Geschlechtsteil. Die haben das nicht aufgebaut. Also in der ersten Zeit war es natürlich so, war ich so eingestellt, dass ich natürlich auch mir gesagt habe, also der muss weg, ich möchte gerne ein weibliches Teil da unten haben und das wäre besser für mich und so weiter. Aber das hat sich dann so entwickelt. Du lebst seit so vielen Jahren, ich sage es jetzt mal so, ohne es despektierlich zu meinen, in einer Zwischenwelt. Ja. So kann man sagen. Welche Partner hast du jetzt? Was sind das für Männer? Sind das Schwule? Sind das Heteros? Nein, also ich bin jetzt im Grunde genommen immer auf Heteros aus. Auf also Männer? Eigentlich nur auf normale Männer. Und diese heterosexuellen Männer gehen nicht laufen, wenn die merken, dass du einen Schwanz hast? Nein, also ich finde zum Beispiel, dass aufgrund der Einstellung, die ich bekommen habe, eben halt diese Transsexualität zu akzeptieren, also so wie es ist, mit Busen und Penis, hat sich das eigentlich auch dann, ja weiß ich nicht, suggeriere ich eigentlich auch den Männern irgendwo ja so was ganz Interessantes zu sein. Es sind natürlich Männer, könnte ich mir schon vorstellen, die so einen leichten bisexuellen sonst geht's ja gar nicht. Bestimmt. Bist du im Moment... Ich würde auch sagen, dass ich eigentlich auch, sagen wir mal, wenn jetzt die Männer sehr hetero ausgerichtet sind, dass man die eigentlich auch so ein bisschen anspornen kann, vielleicht das auch mal auszuprobieren. Ja. Also, lebst du in einer festen Beziehung? Also ich hatte knapp zehn Jahre lang eine feste Beziehung, dann ist es aber durch den Tod des Partners ist das leider beendet worden. Und ich lebe jetzt seit einigen Jahren eben allein wieder. Mhm. Aber ich muss sagen, eben halt das Alleinsein macht mir jetzt eigentlich auch Spaß, weil ich ja von Anfang an eigentlich immer eine feste Beziehung hatte und jetzt natürlich irgendwo auch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, so die Freiheit eben halt auch ein bisschen. Also Alice, schön, dass du auch noch durchgekommen bist, weil das eine ganz neue und andere Variante der Transidentität ist, von der du jetzt erzählt hast. Ich wollte das eigentlich auch mal rüberbringen. Ja. Ich meine, ich... Alice, jetzt, wir müssen Schluss machen, die Sendung ist gleich, sind gleich vom Bildschirm weg. Ich danke erstmal. Alles Gute dir. Ja, tschüss Alice. Ja, tschüss. In der Technik, Annette Bastian, unser Thema morgen, ich habe das schon gesagt. Mama-Söhnchen, mit solchen Waschweibern will ich morgen reden. Mit warmen Duschern, mit Mama-Söhnchen. Ein Uhr Radio, ans Live, wieder Fernsehen. Ciao.